Aus Anlass des 23. Todestages des Präsidenten Kim Il-sung brachten die russischen Zeitungen vom 5. bis 8. Juli Sonderbeiträge. Die Zeitungen Zavtra, Trudovaya Russia, Komsomolskaya Pravda und Buzibor und die Internetzeitung der Region Habarovsk, Zebridewe, veröffentlichten mit dem Sonnenporträt von Kim Il-sung und den Fotos von herausragenden Menschen des Gebirges Baekdu die Beiträge über das edle revolutionäre Leben und die unvergänglichen Verdienste von Kim Il-sung, dem herausragendsten Staatsführer des 20. Jahrhunderts und großen heiligen Mann der Menschheit.